zuerst mal einen Aufruf an alle, die jetzt gerade noch zuhören. Bitte läutet doch nicht mehr an. Unsere Telefonnummer ist total überlastet. Das Netz ist zusammengebrochen und es längt sowieso nicht mehr im Moment. Wir fahren jetzt noch ein bisschen mit der Diskussion weiter. Für alle anderen. Die können euch schreiben, selbstverständlich. Und die Adresse geben wir am Schluss auch noch bekannt, falls Fragen auftauchen, falls Kontakt werden, geknüpft werden oder sonst Fragen sind. Jetzt das erste Mal, ich habe da gehört, ihr sucht etwas, nämlich wir suchen einen Driver. Jawohl, das ist richtig. Also, wir sind ja häufig eingeladen, so auf Partys in Holland zum Beispiel, oder? Und da wäre es eben auch ein Vorteil, dass keiner von uns ein Auto hat, oder? Wenn wir eben so einen Driver würden finden, der uns könnte dort hinfahren, einen oder? Einen guten Lift geben dann. Ja, genau. Und ich meine, da müsste ich vielleicht auch ein bisschen Amiga begeistert sein und so. Ja, sonst würde ich es nicht aushalten im Auto mit euch. Ja, zum Beispiel, oder? Dann kann der würde schon auch ein bisschen Vorteil geniessen, eben so von uns so die neuesten Soft so gratis haben. Ja, also ich suche ganz ernsthaft jemanden mit einem Auto, der Autoplausch an Amiga-Computer hat. Ja, richtig. Der gerne ein bisschen reisen tut, spontan sich beeinflussen lässt von euch und mit euch nach Holland fahrt, um gute Freunde und Kontaktleute zu treffen, die auch selbstverständlich wieder neue Software für euch haben und wo ihr könnt kennenlernen. Das ist aber nicht das Einzige, was wir noch suchen, sondern eben auch noch, was wir auf der Suche sind, sind Modem-Traders, eben solche, die Modems haben und so Sachen importieren, oder? So wo für Amiga gönnt. Jawohl. Mhm, und richtig. Original und so haben wir natürlich auch nicht, oder? Das ist ein bisschen das Problem von uns, dass wir... Das fehlt uns einfach noch, oder? So Modems zu leiten. Jetzt, wenn jemand das gehört hat, das Aufruf wegen dem Driver, was muss er machen? Kann er noch jemand anschreiben? Hast du eine Adresse, die man jetzt notieren kann? Ja, also der Bestimmte müsste dann einfach an die Setrox Postlagernd 8036 in Zürich schreiben. Halt. Das hat jetzt niemand verstanden. Ja, ich tue es nochmal. Setrox, also, was heisst das? Wie schreibt man das? Setrox. Und das wäre Postlagernd in 8036 Zürich. 8036 Zürich. Für alle, die jetzt im Moment keinen Bleistift zur Hand haben, gehen wir selbstverständlich nochmal durch im eigenen Interesse der Gruppe. Weil ich finde, das ist eine gute Sache und ist da recht der Blausch, so einmal andere Leute mit dem gleichen Interesse zu suchen in Holland oder in England oder wo das ist. Oder Deutschland, Frankreich, was auch überall rum ist. Was ich gehört habe, ist, Amerika, da hat man nicht so viel Kontakt. Stimmt das? Ja, also die Szene in Amerika, die ist also total unterschiedlich von denen in Europa. Weil dort hat praktisch jeder hat ein Modem und es geht nur ein paar Stunden oder einen Tag, bis jeder hinterletzte neue Stuff hat. Und mir ist einfach noch zu klein, um in Amerika gross zu werden. Man hat auch nicht gross Kontakt zu den Staaten. Und wir haben eigentlich aus Prinzip keine ausländischen Sections. Das heisst, keine Auslandvertretungen. Noch keine? Ja, es liegt an anderen, was da noch kommt. Also, ein paar sind dagegen, ein paar sind dafür. Ja. Es ist halt so, dass auch Amerika hat halt alles in Englisch und es ist natürlich immer schwierig, wenn man die englischen Programme hat. Mir geht es also selber auch so. Man hat immer doppelt so lang wie mit einem deutschen Programm für alles. Das ist ganz klar. Weil die Bücher sind damals gar nicht so dünn, wo man da kriegt, der Software. Ich habe also Bücher, die da 2-3 cm dick sind. Und bis man mal den Weg gefunden hat, geht es natürlich lang. Wenn man den Weg gefunden hat, dann hat man eigentlich das Buch nur noch als Nachschlagewerk. Man kann dann eigentlich nur die bestimmten Sachen suchen, aber der Anfang ist wirklich schwer, bis man um alle Ecken herumkommt und dass das auch mal richtig läuft, dass man keine Abstürze hat. Ich will das jetzt nicht unbedingt sagen, dass wenn einer nicht so gut Englisch kann, dass es gerade vergessen soll, einen Computer zu kaufen, weil insbesondere beim Amiga ist der grösste Amiga-Markt ist in Deutschland, oder? Und so werden... Ist Deutsch Tastatur auch, gell? Jawohl. Ja. Und so werden eigentlich auch häufig Programme, die sind ja in NTSC, also Norm, Fernsehnorm von Amerika, die werden dann auf PAL-Norm umgeschrieben, extra für den deutschen Markt. Und da werden häufig auch Anleitungen eingedeutscht. Also, ich würde sagen, auch wenn man nicht so gut Englisch kann, kommt das schon durch. Und aus, sind nicht so gut im Deutsch, denn die Anleitungen natürlich, oder? Oder sind so wie gewisse Hi-Fi oder Elektronik-Sachen, die am liebsten so eindeutscht sind, dass man davonläuft, dass man lacht und sagt, das kann es ja nicht geben, wie das ausgedruckt wird. Ja, also so Fehler können natürlich schon vorkommen beim Übersetzen, das ist klar, aber so extrem ist es eigentlich nicht. Nein, also wie gesagt, man kommt durch. Also es gibt viele deutsche Programme und so. Und auch wenn man nur ein bisschen Englischkenntnis hat, kommt man es auch schon gut durch zum Teil. Und die Sprache vom Amiga ist? Das ist ja einfach so Amiga DOS, oder das Betriebssystem vom Amiga. Ist es sinnvoll, wenn man Basic K vorhat? Oder soll man Basic auf, die Sprache Basic auf die Seite lassen und sagen, ich brauche das gar nicht, ich steige jetzt gerade hier ein? Ja, also es kommt immer darauf an, was man will machen. Also wenn einer will Basic programmieren, ist das seine Sache, oder? Aber nein, ich meine jetzt nicht, dass er will programmieren, aber Basic als Grundbegriff, dass man weiss, wo die Wege durchgehen und wie das Ganze aufgebaut ist. Ja, nein, das braucht man eigentlich nicht, Basic so. Nein. Es ist einfach, jetzt reden wir von DOS oder so. Und für Leute, die vielleicht noch nie einen Amiga gesehen haben, muss auch mal gesagt werden, dass das also auch ganz einfach zum Bedienen ist mit der Maus. Das ist so einfach das Zusatzgerät vom Amiga, wo man ganz einfach kann steuern, oder? Und zum Teil Sachen einfach doppelt anklicken mit der Maustaste und ja, funktioniert die Sachen schon. Also, und es ist das für. Problem haben keine mit dem WWF oder so wegen der Maus. Nein, es auch nicht. Also, es muss auch einfach gesagt werden, dass es ein recht benutzerfreundlicher Computer ist. Ja, super. Also nur empfehlenswert, also keine Abschreckung von niemand. Man muss nicht viel wissen und eben mit einem guten Freund, der schon einen hat, kann man das schaffen, dass man gut reinkommt und dass man einen guten Einstieg hat. Ja, okay, let's go, sounds.